Auf anderen Gebieten gelingt die Selbstdarstellung der Nationalsozialisten etwas besser. 1936 bei den Olympischen Spielen in Berlin beeindruckt das neue Deutschland mit seiner perfekten Organisation die ganze Welt. Es ist die große Stunde des Rundfunks und am Rande die erste Bewährungsprobe eines neuen und von deutschen Technikern weit vorangetriebenen Mediums, das vorläufig noch mit sehr unhandlicher Technik und schwacher Infrastruktur operieren muss, das Fernsehen.